Teil 2. Die nächste Generation der Zeitmessgeräte konnte dann die Zeit unabhängig vom Wetter und von Tag oder Nacht messen. Das erste dieser revolutionären Geräte war die Wasseruhr. Etwa 500 Jahre nach den ersten Sonnenuhren begannen Erfinder, die Zeit durch die Menge Wasser zu messen, die in einem bestimmten Zeitraum aus einem Topf getropft war. Wasseruhren gab es in verschiedenen Formen. Doch im Prinzip ging es immer um die Menge Wasser, die in einer bestimmten Zeit durch ein Loch lief. Allerdings gab es bei den Wasseruhren auch technische Schwierigkeiten. Zum einen verändern sich die Eigenschaften des Wassers in Abhängigkeit von der Temperatur. Also in kälteren Gegenden hat das Wasser eine andere Fließgeschwindigkeit als in wärmeren Gegenden. Demzufolge ändert sich dann auch die Zeitmessung. Ein anderes Problem war das mögliche Verstopfen oder das Größerwerden des Loches, durch das das Wasser fließt.